Herzlich willkommen zum Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden und ohne Punkt. Heute mit dabei einmal Christian aus dem guten Neogladbach. Dann hätten wir noch den Sven aus dem immer noch selben Neogladbach. Dann hätten wir aus dem etwas nördlich gelegeneren Papenburg einmal den Marek, unseren Hardware Henry. Ich hoffe, es war so richtig. Dann hätten wir noch den Ansgar, den Mann mit den unglaublichen Kameraskills. Und auch ich bin heute ausnahmsweise mal wieder dabei. Ist der Mr. Zockerschock, der Angelo. Hallöchen. Wie geht's euch? Ansgar hat was auszurichten, glaube ich. Ich glaube ja auch. Ich bin der beste Zauberer Papenburg. Kann man das vergessen, bitte? Der Bessere. Nein, der Beste. Da er sich nicht auf eine Revanche einlässt, nach wie vor der Beste. Ich gehe als ungeschlagener Sieger in Rente. Das kann man das nicht. Legitime Taktik. Ja. Ja. Tja. Ja. So ist das nun mal. Schönes Wochenende. Willkommen. Wie war denn der heutige Freitag, der 13. schon so für euch? Ja, ich habe Schule, ne? Klausur wieder gekriegt. Es hätte eine 1 sein können. Verdammter Freitag, der 13. Ja, ohne Scheiß. 91,25% und mir hat irgendwie so ein halber Punkt. Alter, vor 15 Jahren hättest du so meine Hausaufgaben für mich gemacht. Fuck you, IHK. Fuck you, IHK. Hättest du jetzt einen japanischen Vater, würde er dich so fertig machen und sich so für dich schämen. Why got no A? Ja, die Schuld war der Freitag 13., sonst hätte ich die 1 gehabt. It is possible to reach a A+. Okay, ich entschuldige mich jetzt schon mal im Namen des gesamten Podcasts für etwaige japanische, rassistische, asiatische, ach. Ich glaube, an dieser Stelle kann man immer wunderbar aus Full Metal Jacket zitieren. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde es jetzt nicht tun, ich möchte noch weiterleben. Suki. Guck also, den Film, ja, falls irgendwer das in irgendeiner Form rassistisch aufgefasst hat, go screw yourself. Ja. Ja, sei nicht so eine Pussy. Wenn ihr euch dadurch angestoßen fühlt, dass wir rassistische Witze machen, erlauben wir euch auch rassistische Richtig. Witze ich über bin uns. Zum Beispiel Spanier. Das ist super, das ist toll. Da kann man super viele Witze drüber machen. Euch, keine Rasse, ich klaue euch die Reifen, wenn ihr wollt. Und das Auto hinterher. Pole ist auch keine Rasse. Dafür könnte ich mal Rassismus richtig. Und das sagt der Deutsche. Okay, wir sind alle Kaukasen. Ist das jetzt okay? Nur vor Weltkrieg 2 Deutscher. Also, es tut mir leid, aber ich glaube, ist alles andere als ein deutscher Nachname. Tja. Sorry. Das ist ja, das richtig. Wird jetzt ich glaube, Piep ist alles andere als. Das heißt. Das wird auch gepiept. Ja, natürlich. Müsst ihr mir mehr Arbeit machen? Keine Ahnung. Also, warte, um einfach mal die Arbeit komplett zu versauen. Der Name wird buchstabiert. Folgendermaßen. Richtig. Piep. Ja. Piep. Okay. Dann können wir jetzt erst wieder anfangen. Ich unseren Problem, Host und Co-Host irgendwie für Nachnamen zu blamen. Was trinkt ihr denn? Was habt ihr geladen, Männer? Jetzt nichts mehr. Mein Glas ist leer, aber nicht lange. Aber ich trinke heute nichts Alkoholisches, sondern Zitronenwasser mit jede Menge Eiswürfeln. Es ist ganz, Marek. Ganz im Sinne des... Das ist scheiße. Ganz im Alkohol. Sinne des Freitag des 13. habe ich mir Wasser gekauft und erst im Nachhinein gemerkt, dass es still ist, ohne Kohlensäure. Und, also und Leitungswasser. Boah, seid ihr lame. Ich hätte genauso gut Leitungswasser trinken können. Ich wollte unbedingt mit Kohlensäure, aber ich habe mich vergriffen. Vielleicht möchtest du Schnaps auch mal besorgen. Nee, ansonsten habe ich noch Energy Drink. Die guten Teuren. Schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Hör auf, echt überlegen, ob ihr nochmal eingeladen werdet, wenn ihr euch... Hallo, das ist das erste Mal, dass ich mal was nicht-alkoholisches trinke. Oh, Sven trinkt USB-Sticks. Okay. Ja, richtig. Bei mir gibt's. Yes! Deutsch Bier. Okay, es ist sehr würzig. Also, mir schmeckt das auch jedes Mal, wenn ich seinen halben Kühlschrank davon leer trinke. und nie Bier mittrinke, weil er mich niemals zu null im Tischkicker quasi besiegt hat. Ey, du schuldest mir eh noch das eine Mal, weil ich gewusst habe, wer der alte Mann und die Säge. Was kriegst du davon von mir? Sagen wir 10 Kästen Bier. War es, glaube ich, vor über einem Jahr oder ja, so. Ja, du kommst ja nie mit in den Pub. Ja, das Ding, wir hatten Triple Pursuit besoffen. Sven hat schon gesagt, was er trinkt. Ich mach's ganz kurz. Ich trinke billigen Rum, nämlich Crown Yard, echter Überseerum. Und aus zwar Sylt. Trinke ich das Ganze 4,99 wahrscheinlich. Gemischt mit Topstar Cola Mix. Noch mehr Rum. und habe quasi einen Mezzo-Mix rum. Also, Alter, ich habe gerade so viel Respekt vor dir verloren. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade so viel Respekt vor mir. Auf so vielen Ebenen. Aber ich werde es probieren. Er sauft dich bitte. Was ist schlimmer? Der Kerl, der stilles Leitungswasser trinkt. Also hat das Zeug jetzt 4,99 gekostet oder nicht? Ich weiß es nicht. Die Flasche stand einfach in der Küche. Ich habe sie genommen, weil da Alkohol drin war. Die stand in dem einen Regal, wo immer die herabgesetzten Sachen sind, die kurz vom Ablaufdatum sind. Datum? Nee, wo die Produkte sind, die nur zum Backen da sind, weil die sonst zu scheiße sind. Nee, aber der hat 54 Umdrehungen, also der ist schon... Gucken. Nee, gar nicht. Der ist sogar ziemlich smooth dafür, dass der so viel Touren hat. Nein, er hat über 50%. Ach so, ja, das, ja. Sollte. Nur texanischer Eintopf brennt zweimal. Ja, bleibt dabei, damit ihr gleich seht, wie ich er... Ich zünde seine gar nichts ran. Was soll meine Frau dazu sagen? Ja, komm. Weißt du, du musst den Leuten was bieten. Weißt du, was mir gerade auffällt in meinem Kamerabild? Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Sieht das so aus, als ob diese Augenbraue fehlt? Oh ja. Das liegt vielleicht daran, dass sie fehlt. Sven, erzähl doch mal. Das ist toll, dass du das im Internet gesagt hast. Ja, ich wollte mein Gesicht waxen und da ist einfach einiges schiefgegangen. Ja, das passiert mir auch immer. Ja, und wir haben den Unterschied nicht gesehen. Mit dem zweiten sieht man besser. Jetzt haben wir jeglichen Respekt vor dir verloren. Nee, weil ich ZDF gucke. Der ist immer noch mein Bro. Wie kann man jemand sein mit nur einem Augenbrauen? Ich verstehe diesen Modetrend. Wow, ist die Quali gerade einfach voll. Die Augenbrauen ab, um sich die wieder anzumalen. Ja, so wie diese. Schlimmer sind die, die sich die tätowieren. Die Daniela Katzenberger, glaube ich. War die das? Kann sein, keine Ahnung. Die hat sich die rasiert und dann hat sie sich die tätowiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das war. Das war auch immer. Aber sie sieht irgendwie dauerhaft für immer das Scheißding wegrasiert. Es ist so. Das ist auch eine Methode, wenn einem die Haare ausgehen. Ja, ich mache mir hier Augenbrauen. Klar, und dann weißes dann Make-up für die Augen aus. Ein bisschen nach oben, damit das aussieht, als hättest du so große Alien-Augen. So, klar. Logisch. Oh nee, dann malst du hier so die Manga-Augen. Gibt's ja auch so Guides. Es gibt ja auch Operationsmethoden, die nennen sie irgendwie Eye-Sizing oder so. Da werden die Teile des Augenlides entfernt, damit du größere Augen hast. Oder so ähnlich funktioniert. Okay, es ist noch nicht mal eklig. Kann vielleicht ein bisschen mehr Niveau kommen. Klar, kannst du machen, wenn du da Bock drauf hast, aber ganz ehrlich... Das sind so First-World-Problems, das ist unglaublich. Das ist so ekelhaft. Oh, First-World und Problems sind. Ich hatte ein Thema. Oh Gott. Was ja natürlich zu unserem ein paar der Themen gehört, wo wir schon so viel hatten. Wie letztes Mal habe ich ja wieder gemacht mit den Tieren, die geworfen wurden. Diesmal bin ich zu unserem anderen Main-Staple, was wir ja immer hin zurückgehen. Und was ist das? Pornos? Computerspiele? Warte. Entwicklung von Technologie durch die Pornobranche. Fuck ja, yeah! Ihr beide seid richtig. Nämlich die starke Befürchtung, die es gibt, die auch mit den automatisch fahrenden Autos kommen soll. Ach, ist die Befürchtung, dass sich, was wäre der Begriff? Milo Club? Dadurch ist, dass du halt, rumvögeln da bist in deinem Auto, während es dich wohin fährt. Es ist ja nicht verboten. Theoretisch doch, weil eigentlich ist die Sache, es ist ja ein automatisches System, aber im Notfall, wenn es sich nicht entscheiden kann oder so, hat es dieses, dass es zum Menschen übergehen soll. Also solltest du trotzdem in Bereitschaft bleiben. Es ist nicht verboten, das Problem ist halt nur, dass es dich daran hindert, bereit bereit zu sein, zu ergreifen, wenn das Auto mal meint, dass du steuern sollst. Aber soweit ich weiß, das heißt, ist es nicht verboten. Sobald die ersten tödlichen Unfälle dadurch entstehen, wird es im Blitzverfahren einen Gesetzesentwurf geben. Höchstwahrscheinlich, ja. Das stimmt allerdings. Kein Vögeln mehr in Kit. Ja, aber mein oder Problem Ampeln ist, werden gesetzt, das ist immer die Alternative. Ampeln werden gesetzt, achso, so nach dem Motto, bitte den Verkehr das, jetzt einstellen, das könnte gleich weitergehen. Es muss immer erst irgendwo bei uns an der Ecke hier einer krepieren und dann irgendwie eine Woche später steht da irgendwie eine Ampel oder so. Wie wäre es, wenn wir ein extra Streifenverkehr... Ich wäre auch gerne Papenburgs Verkehrsminister. Erstmal warten, bis irgendwo Leute umkommen und dann erst irgendwie die Schilder aufstellen und die Ampeln. Oh, warte mal, Moment, hier ist sechsspurige Autobahn, die irgendwie... Ich glaube, wir könnten eine Ampel gebrauchen. Das ist voll effizient, weil du dann Ampeln nur dahin baust, wo sie auch wirklich benötigt werden. Und es tut was gegen die Überbevölkerung, ne? Ja, klar. Auf lange Sicht ist es... Man könnte also sagen, das deutsche Straßensystem in seiner Gänze befindet sich noch in der Beta-Phase. Das ist genauso wie seine Internet. Weil noch nicht überall Ampeln stehen, wo welche gebraucht werden. Eigentlich brauchen wir noch mehr Kreisverkehre. Oh, ich hasse Kreisverkehre. Raus. Jetzt sofort. Moment, warte, reden wir jetzt von Frauen oder reden wir von Autos? Fuckbird. Warte. Mein Gedanke für beides. Krieg den FIFA-Sticker-Award für den bester Spruch des Abends. Ja, das war's. Wie soll man das nennen? Auf der Fahrt Vögeln. Damit Fahren Vögeln. Fliegen ist es ja der Mai-Heikler. Damit schließt sich der Kreis. Wir sind ja beim Sex im Auto. Tja. Wow. Nein, also ich will einen besseren Begriff, einen Kunstbegriff, der halt, es ist cool, das zu machen, wie Netflix und Chill oder so. Ich habe keine Ahnung. Drive-by-Shooting. Drive-by-Coming, keine Ahnung. Drive-by-Cocking, keine Ahnung, was ist denn? Tesla and Tricks. General und Motor. Tesla with Benefits, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Trocking, Tesla und Cocking. Tesla, Rock und Cock. Und da ist er. Wir haben einen Verlust zu melden. Wir haben einen Sven verloren. Ups. Sonst Drucking? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal anrufen müssen oder ob er den Anruf einfach wieder annehmen kann. Ich glaube, er wird wohl das Gespräch eigentlich noch selber. Tja, aber das ist nun mal das Problem. Freitag der 13. Und da waren es nur noch 4. Ja. Oh mein Gott. Das schlimmste Tag für dieser Horrorfilm. Ja, ich habe schon gesagt, dass wir heute uns eigentlich hätten anschauen sollen, Unfriended. Naja, offensichtlich ist ja irgendwas bei Sven gestört. Und apropos gestört. Oh, er kann nicht wieder rein. Was ist denn letztens denn aufgehoben worden, worüber viele Leute jubeln, oder zumindest glauben wir, dass es aufgehoben wurde. Weiß das jemand zufällig? Sein Gesetz? Drogengesetze? Ich weiß es nicht. Nein, da würden so viele nicht jubeln. Doch, ich glaube schon. Irgendwas mit Internet und Freiheit. Internet ist nicht weit entfernt. Okay, Internet. Also nicht das. Hat das irgendwas Speed Limit? Mit Runterladen? Nein. Hat das was mit Runterladen zu tun? Auch. Flatrate Limit? Nein. Soll ich auflösen? Nee, wir haben das gleich. Wir haben das gleich, okay. Okay, also Internet und das hat was mit Runterladen zu tun. Leute, jetzt mal ohne Scheiß, irgendeiner muss Sven einrufen, wieder einladen. Und dann können wir auflösen. Ich weiß nicht genau, okay. Wegen meiner. Ich mach mal. Okay. Oh, da ist er doch schon. Ejo. Yay, Ultra Top. So, bin wieder Piraterie. Dran. Piraterie? Internet-Piraterie? Wir haben ein neues Thema bekommen von Marek und da kannst du vielleicht mitraten. So, was für ein Gesetz hat sich letztens geändert? Wir wissen schon, dass es mit Internet zu tun hat zum Teil und mit Runterladen und so. Ach hier, wie heißt das? Nicht Freizeichnungsklausel, sondern TTIP, Freihandel. TTIP. Nein. TTIP online.com. Ich weiß, was du meinst. Hier von wegen, dass derjenige, der das freie WLAN zur Verfügung stellt, nicht mehr dafür haftend gemacht werden kann, was genau, im WLAN die WLAN-Störerhaftung sind wir los. Störerhaftung, das Hurra für alle Freifunker und boah, offene WLANs und so. Jetzt können endlich all die Restaurants noch mehr Kunden locken, indem sie ihnen auch noch kostenloses WLAN zum Essen anbieten. Das ist richtig. Ich möchte nur noch mal für Post-Production schon mal sagen, ich habe alles weiterlaufen lassen. Okay. Oh, das heißt, wir müssen dich dann muten, weil das sonst ins Gespräch geht. Richtig, aber glaub mir, die Spur erkennst du. So, was weiter geht's. Das sollten wir als Outtake nehmen. Boah, ich muss so viel arbeiten, oh mein diese Folge. Gott, das ist grässlich. Oh mein Gott, du willst ja keine Arbeit fucking abgeben. Super, Freitag der 13. Erst kurz raus, ich muss arbeiten. Freitag der 13. Ja, tja. Aber ja, wie viel an Störerhaftung ist weg. Endlich hat die Union und die SPD mal was Vernünftiges geschafft. Ja, Wahnsinn. Das ist sowieso, ich habe letztens diesen tollen Spruch gehört, die Internetlandschaft Deutschland hat, ist natürlich sehr überspitzte Darstellung, ganz klar, aber hat so dritte Weltlandniveau. Es gibt Länder, die in unserer direkten Nachbarschaft sind einfach viel besser organisiert, wenn wir jetzt zum Beispiel Niederlande nehmen, da auch wieder überspitzte Darstellung oder hat quasi jede Straßenlaterne frei zugängliches WLAN. Das ist der Wahnsinn. Aber zum Glück sind wir nicht Amerika. Ja, das in mehrerlei Hinsicht. Außer du wohnst irgendwo, wo Google gerade am rumhantieren ist, dann kann man sich drüber streiten. Moment, wer in Amerika wohnt, wird von denen bemitleidet, die in einem dritten Weltland wohnen? Ja, weil Amerikas Internet ist, Scheiße, da Amerika verdammt groß ist, leider auch sehr, sehr mies. Dafür fangen die jetzt auch mal an, mehr Glasfaser zu legen, Google sei Dank. Bei uns sträuben die sich immer noch gegen Glasfaser und schwören auf unser deutsches Kupfer. Was komplett dumm ist. War da nicht eine Sache, die problematisch war? Ja, richtig. Keiner will so bezahlen, dass man in Dörfern Leute rumgehen und es irgendwelche Umfragen gibt. Hey, wollen Sie Glasfaserleitungen gelegt haben? Wir brauchen eine Quote von über 53%, um das hier zu legen. Das kostet dann pro Haushalt, keine Ahnung, bei über 53%, keine Ahnung wie viel im Jahr. Nee, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, Futter mit. Sollen der Kack. Ja, Glasfaser, ich schau gar nicht. Genau. Glasfaser! Glasfasern, oh, das sind diese lustigen Dinger, die so leuchten und die in diesem komischen Glasfaser, Karussell. Glasfaser, das ist doch giftig. Ich hab mal Asbest. Da gab's doch letztens das Kleid, was so geleuchtet hat bei der Modenschau. Genau, Glasfaser? Weh, wenn sich jemand schneidet. Aber wegen dem Gesetz nochmal kurz. War nicht das ein bisschen hinfällig, weil diese ganze Sache, wie es ja im Augenblick ist, ist ja, dass ja eine Internetseite vorher geschaltet wird oder so. Und das ist ja eigentlich bloß kein Feature, sondern ein Bug des Protokolls. Und dass es umgangen werden kann mit RSS-Tunneln oder sonst was. Nicht RSS-Tunnel, SSH. DNS-Tunneln oder so. Oder? Ja, keine Ahnung. SSH? diese Vorschaltseite war ja normalerweise der Landepunkt für Leute, die sich ja dieses WLAN einwählen und erstmal identifiziert werden müssen, dass sie es benutzen können und so weiter. Ja, das kann jetzt wegfallen. Aber das meine ich, konnte vorher auch schon umgangen werden. Klar, umgangen werden konnte vieles, solange du wusstest wie. Es ist nur trotzdem ein Problem für den, Bereitsteller des WLANs gewesen. Jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie jetzt genauso behandelt werden wie Dings, wie Internetdienstleister. Sprich, sie können nicht dafür haften, dass jemand auf der Leitung Bullshit gemacht haben, aber sie müssen wahrscheinlich Informationen trotzdem irgendwo vorhalten. Ach, wir leben in so einer seltsamen Zeit, dass du auf der einen Hand viel mehr Freiheit kriegst, was dann Anonymität und so etwas auch für dich bringt, und auf der anderen Seite soll Geld abgeschafft werden, damit wir weniger Anonymität haben. Soll man sagen, ne? Leute haben leider zu viel Berechtigung dafür, gegen alles Mögliche zu stimmen und die Schnauze aufzureißen, weil da bin ich unzufrieden und da bin ich unzufrieden. Und wenn die eine Seite unzufrieden ist, dann ist die andere Seite zufrieden und umgekehrt. Und ach, da wird es nie irgendwelche Einigungen in irgendeiner Art und Weise geben. Nicht, solange es Menschen gibt, in der Form, wie es sie heute gibt. Hey, aber es gibt eine Sache, über die wir uns alle einig sein können. Wir wollen nicht Trump als Präsidenten. Ja. Ganz ehrlich, mittlerweile möchte ich es doch, weil ich möchte einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Fick dich. Und nicht Uwe Boll, sondern du, Sven. Also als morbide Funktion, ja, aber du möchtest nicht in der Welt leben. Eine Welt leben, wo er Atombombencodes hat. Dann kann er statt zu sagen, hör auf, über meine Hände zu reden, weil die so klein sind, ich verklag dich, sagt er stattdessen, ich nuke dich. Ja, bitte. Herr Trump, wenn Sie das hören, kommen Sie zum Podcast. Wir würden uns sehr gerne freuen. Wir möchten mit Ihnen über KZKP war es, ne? Normale Hände, Trump-Hände. Na komm, ich war sowieso in letzter Zeit mega überrascht, dass hier der Sprecher Partei? Wie heißt der nochmal? Die Republikanische. Richtig, danke, ich wollte schon den Kommunisten sagen. Die Republikanische Partei. dass der irgendwie gesagt hat nach einem Gespräch mit Trump oder so von wegen so, ja, wir haben uns angenähert. Und so, inwieweit kannst du dich annähern zu dem Typen, zu dem du noch zwei Tage vorher gesagt hast, so, nee, also eigentlich nee. Er wurde nicht beleidigt, das ist schon mal, oh mein Gott, oh. Das ist Steigerung. Die erwarten so wenig von ihm, das kann er nur übertreffen. Ja, das Problem ist, er hat wirklich diese Wahl gespielt wie eine verdammte Reality-TV-Serie. Und Amerikaner stehen auf Reality-TV-Serien. Ja. Übel. Trump. Aber ich weiß nicht, den aktuellen Stand verfolgt, glaube ich, keiner, außer dass Trump jetzt ja scheinbar fest ist. Ja, richtig. Ja, die können das ist so dieses, okay, kriegt er noch die restlichen Stimmen zusammen oder nicht? Ja. Bei den anderen ist ja noch Hillary und Bernie, aber es ist so knapp, dass es so ist, dass Bernie muss jetzt alles gewinnen, damit er eine Chance hat. Ja, passiert dann halt, ne? Was noch übrig ist. Deswegen, dann gewinnt er ab jetzt halt eben alles. Wahrscheinlich Hillary. Total. Hashtag fick dich, wunderbar. Donald Trump. Dich und deine kleinen Hände und dein verkacktes Toupet. Warte, und wir müssen dahinter immer so Hashtag please don't nuke us. Please don't nuke us. Hashtag fuck you, Donald Trump. Nee, er wird uns nicht nuken, er wird in unsere Twitter. Richtung auch eine Mauer bauen lassen und wir müssen das bezahlen. Ja. Okay. Finde ich gut, solange die Mauer so an Berlin vorbei. Wo muss ich unterschreiben? Ja, warte, wir haben da Expertise. Warte, ich hole mal mein Lego. Wir können ihn erfahrene Mauerbauer vorbeischicken, ist kein Problem. Aber nicht vergessen, die wichtigsten Themen. Hashtag McDonaldTrump again. Trump, ja. Donald Trump. Ich weiß, worum auch das geht. Auch zu empfehlen für Game of Thrones Fans ist Winter is Trumping. Das ist auch ein sehr schönes Video. Ich hatte letztens noch ein schönes Video gesehen von einem Komiker, der halt verklagt wurde wegen, warum nutzt er nicht seinen richtigen Namen. Und der hat so gesagt, die Antwort, die er zurückgeschickt hatte, war, ja, und warum benutzt Trump nicht seinen originalen Namen? Touché. Clownface von. Fuckbutt von Clownstick. Und ich so, yeah. Das ist ein guter Komiker. Auf jeden Fall. Ja. Er ist ja Jon Stewart, das ist ein cooler Kerl. Aber hatte niemand anderes ein schönes Thema, auch wenn wir jetzt da so fließen? Ich habe ein kleines nur, was ich zwischenschmeißen kann. Es geht nämlich um, und warum werde ich immer lauter? Danke. Es geht nämlich um Nvidia, die ja jetzt, ist mir nämlich vorhin nochmal wieder eingefallen, da hab ich auch kürzlich was gelesen, die jetzt einen Mod-Contest rausgehauen haben in Zusammenarbeit mit Bethesda für Fallout 4, in dem es um nicht gerade wenig Knete geht und ewigen Ruhm in der Ruhmeshalle der, wow, du hast einen Mod für Fallout 4 gemacht und hey, Bethesda ist so uninspiriert und hat eine Idee geklaut und bezahlt dich dafür. Damit es kein Contest. Clown mehr ist. Ja. Richtig. Super. Also weil die keinen Bock haben, selber Mods zu machen. So wirkt es zumindest auf mich, dass sie irgendwie in einer kreativen Ecke sind, aus der sie nicht mehr rauskommen und jetzt irgendwie darauf hoffen, dass, um neue Anreize zu schaffen, die Community sie da irgendwie wieder raushaut. Ich weiß nicht, ich würde da vielleicht auch sagen, dass tatsächlich dieses Community-Formen, um zu sagen, hey, ihr findet, das ist ein geiles Spiel, hey, ihr findet, es sind nicht alle Mods dafür draußen, ich kann Bloodborne immer noch nur für die Konsole spielen, macht mir eine Bloodborne-Mod, weißt du? So, man kann Leute mit sowas echt inspirieren. Was jetzt die echte Motivation hinter dieser Aktion ist, ich habe die Idee. Fragwürdig. Fallout 1 und 2. Ja, genau. Ja, macht Fallout 1 und 2 im Fallout 4 Engine. Ich möchte, dass Fallout Gewonnen. 4 so gemoddet wird, dass man es wie ein Fallout 1 spielen kann. Also ISO-Ansicht und vernünftiges RPG. Okay, aber also. Aber in schick. Okay, ist also für die Einsendung. Marek, das ist ein bisschen viel verlangt, ja. Also für die Einsendung, die man machen kann, gibt es vier Kategorien. Einmal Status, Inventar, Daten und Maps. Wow. So. Ja, also wirklich? Ja, also für Status, Veränderungen der Funktionsweise von Spielelementen, Inventar halt, Mods für Waffen, Verbesserungen, bla bla bla und alles, was halt schon so an Chemikalien und diversen Objekten bla bla bla im Spiel existiert. Daten, Mods mit Schwerpunkt auf neuen Missionen für den Workshop-Modus und Maps, neue Umgebungselemente wie neue Dörfer, Städte, Vegetation, Umgebungsgrafiken und mehr und mehr. Tja. Mehr Klamotten. Kann ich eine Ananas und daneben einen pinken Seestern und dieses kleine Haus irgendwie als Umgebungspflanzen aufstellen lassen? Ich wette, es wird irgendeine super sexy Anime-Girl-Mod gewinnen. So. Oder halt Körperaustausch oder so. Standard. Mhm. Das, was heutzutage alle Skyrim-Spieler immer noch spielen. Porno. Vielleicht wollt ihr ja auch wissen, was der Hauptgewinn ist. Der ist nämlich so richtig überkrass. So 10.000 Dollar, PC, Fallout 4 Design und technische Unterstützung von Nvidia. Okay, wow, okay. Nicht schlecht. Tja. Das ist scheiße günstig aus deren Sicht, weil, oh, eine gewinnende Idee, alle Verkaufsrechte wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Hm. Und allein, wenn auch nur jeder Zehnte von Fallout 4 sich das DLC dann holt, ja, Kosten gespart. Aber hey, ich sage, was gewinnen wird, ist auf jeden Fall natürlich aussehende Pferdepussys. Gab's Pferde in Fallout 4? Nein. Ich gespielt, aber es war auch bei Skyrim so ein großer Mod. Modden wir mit rein, ist ja nicht schwer. Nehmen wir einfach von Skyrim. Richtig, wir haben jetzt Pferde. So halb verwesene Pferde. Ja, nee, wir machen ein Video wie bei Metal Gear, dass man halt dann jetzt reiten kann und sonst. Verdammt, das ist eigentlich voll die gute Idee. Halb verwesene Pferde. Yeah. Die Alternative ist natürlich, wir nehmen kein Pferd, sondern wir nehmen Brahmin. Nein, wir nehmen Pferde mit 6 Beinen. Oh ja. Da waren noch alle Leute, die von nordischen Göttern Fan sind, dabei. Das ist gar nicht so dumm. Kann jemand modden? Nein. Ich kann modden. Achso, es muss das Fallout 4 Creation Kit Mod benutzt werden. Also das Tool dazu. Ja. Tja, also wenn einer unsere Ideen verwenden möchte, wir haben Copyright drauf. Drauf. Wenn ihr das trotzdem verwendet, wir verklagen euch. Copyright drauf. Drauf. Ja, weil wir machen einen Drum. Copyright, bitch. So. Ja, so. Was? Wir sind Nein. so Drum. Ganz bestimmt nicht. Er hat Drum gesagt. Oh, armer. Hey, ein kleines Intermezzo-Thema, was ich hatte. Ja, sind ja alle so auch Fans von Filmen und so, von aktuellen und auch natürlich ein kleines bisschen Nerdkultur und so. Oh Gott, ich ahne Böses. Habt ihr das mitbekommen, dass Han Solo gecastet wurde? Das ist alles, was ich dazu sage. Für den alleinstehenden Prequel-Film über die Jugend von Han Solo. Oh. Wie er scheinbar sich in Chewbacca verliebt und diese Liebe niemals sein kann. Und sie Gott, Disney. Hass. Das mit der Liebe hast du dir ausgedacht. Ja, natürlich. Mal schauen, es ist Elden Ehrreich. Okay. Wow, wie ich einfach mal so kein Geld... Darf ich bitte offiziell eine Straftat bekannt geben, dass wenn ich mir diesen Schrott irgendwann mal angucke, ich nicht mal im Ansatz dafür Geld ausgeben werde. Und dazu müsste man mich schon zwingen. Der Film wird gemacht von den Lego-Filmmachern. Okay. Hinter dem Team dahinter. Also es ist aber schon ein Realfilm. Ja, das soll ein Realfilm sein. Ja, mit einem echten Schauspieler. Der war in Hail Caesar scheinbar gut. Okay. Ja, für die Unterhaltung. Schön, das vielleicht. War dann mal aus der Kategorie Net to Know und das nächste Thema. So. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Star Wars Fan, das ist so. Naja, Hans-Kader darfst du also ich sag mal, es hat eine Harrison-Ford-Rolle. Das ist mir egal. Was? Hashtag scheiß nicht ganz so viel Sekunde. Auf Star Wars. Aber scheiß auf Star Wars. Sag ich ganz ehrlich. Möchtest du das nochmal sagen? Ja, ich kack dir in die Maske. Warte mal, das ist doch Jean-Luc Picards Schlafmaske. Ich habe auch noch ein Artefakt hier liegen. Sieht man das irgendwas? Ja, ein spiegelndes Display. Und? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Passt auf. May the Force live long and prosper. Yep. Oh, Kick. Okay. Okay. Ah. Super, die Leute, die nicht trinken, der Kerl, der nicht Star Wars mag. Er kann so froh sein, dass er ein Fenster weiter von mir entfernt ist. Sonst würde ich dir jetzt rüberreichen. Rechtsklick von Kontakten entfernen. Ja, Sven, halt sie auseinander. Bitte schlaft euch doch nicht. Immer diese Spiegelung. Ja. Also das Einzige, was ich jetzt nur noch habe, ist ein sehr, sehr witziges deutsches Thema, wobei ich da jetzt eigentlich noch ein bisschen vorsichtig wäre, wie man das jetzt anpackt. Deutsches Thema? Ja, ja. Es geht um den guten alten Das kannst du nicht Jan. Tun. Ja, ist egal, weiter. Wen? Es geht um den guten alten Jan. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in letzter Zeit die Jan Medien verfolgt. Also den Böhmi oder was? Ja, richtig. Es geht um Böhmi und hier. Ja, ich dachte im Kopf. Neo Magazin Royal und zwar die RTL-Geschichte zur Schwiegertochter gesucht. Angelo, okay. Guckst du, als ob er noch nichts davon gehört hat? Ich habe nur heute im Radio was mitbekommen, dass die scheinbar... Sie haben seit Monaten vorgeplant, einen oder beziehungsweise zwei Schauspieler bei Schwiegertochter gesucht einzuschmuggeln und es hat funktioniert. Okay. Ja, das ist nämlich, also Videos schicke ich nachher rum, oder möchte ich jetzt auch nicht zu viel über den Inhalt sagen. Das gucken wir uns nachher. Den Link zu den Videos gibt es dahinter übrigens wahrscheinlich auch auf der Knackpunkt-Seite, also kein Thema. Wenn ihr das hört, könnt ihr separat das Video also angucken, halt, alles cool. Es ist halt mal wieder so ein typisches... Ich habe schon wegen dem Arbeit. Und jetzt hast du noch mehr Arbeit. Nein. Freitag der 13. Wenn ihr den Link wollt, geht zu... Mr. Zockershock, er hat irgendwo einen Link. Okay, jedenfalls, die haben zwei Schauspieler, wie gesagt, engagiert und haben dann, ich glaube, so knapp ein Jahr im Voraus jetzt so auch eine Wohnung in Duisburg eingerichtet, die vollkommen verwesen lassen oder so, damit das so nach einer richtigen Assi-Bude aussieht. Oh, und die haben dann das komplette Kamera- und Vertragsteam von RTL parallel gefilmt, wie die halt dann die Vertragsverhandlungen führen. Und dabei kamen ganz witzige Sachen bei rum, wie zum Beispiel, dass deren Standardvertrag einfach nur so vorgelesen wird. Die haben eigentlich kaum Zeit, sich den vernünftig durchzulesen oder so. Ja, so. Oh, ja. Nett. Du musst eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass die mit dem Bildmaterial machen dürfen, was sie wollen. Das ist ja Standard, aber du musst auch so eine, ich weiß nicht mehr, wie hieß das nochmal? So eine Schweigepflicht? Nee, ja, sowas ähnliches wie eine Verzichtserklärung, aber halt, dass du bestätigst, dass du geistig bei vollem Sinne bist, also dass du halt nicht geistig behindert bist, voll Besitz deiner Mündigkeit. Mhm. Ja. Und wirklich? Das Allerbeste war überhaupt, die haben dann halt so einen Vater, also einen 21-Jährigen haben die dann halt so gecastet, so nach dem Motto, und halt seinen Vater, die zusammen in der Wohnung leben. Der Vater, auf Nachfrage der RTL-Leute, alles mit versteckter Kamera gefilmt, wie viel trinken Sie denn? Oder was trinken Sie Alkohol? So, ja, ich trinke Bier. Ja, wie viel denn so? Ja, so 8 Bier am Tag. Oder so zum Thema, zum Vertrag, so, gibt es irgendwie Alkoholiker oder Drogenabhängige bei diesem Casting? So, also, die waren zu zweit da von RTL und die eine dann zu der Betriebsleiterin oder zu der Aufnahmeleiterin so, 8 Bier am Tag? Okay, nee, dann kreuzen wir mal hier nein, keine Alkohol. Krank. Krass. Oh. Ja. Yep. Okay, freue ich mich schon. Und ansonsten haben die dann noch berichtet, die haben den schon so richtig, die saßen da, da saß der Jan, also Herr Böhmermann, muss man ja förmlich bleiben, Herr Böhmermann und seine Aufnahmeleiterin saßen da zusammen und haben erklärt, wie bauen wir den perfektesten Kandidaten für Schwiegertochter gesucht. haben sich schon den behindertsten ausgedacht, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Und RTL hat das noch weiter ausgebaut. Weil so, ja, er steht zum Beispiel auf Reptilien, er sammelt Schildkröten, weißt du, RTL bringt am nächsten Tag erstmal so 20, 30 Schildkröten-Dinger oder so mit und verteilt die in der Wohnung. Dann haben die auch geschrieben, wie die Castings machen. Was, tote Schildkröten? Nee, also so Plüschdinger oder so. Er sammelt Kanarienvögel. Hübscher Vogel. Und dann zeigt er die Sammlung und geht da so durch, blickt da so ein grüner Wellenlicht dazwischen. Was ist das? Die hatten dann auch erzählt, so nach dem Motto, ja, die hatten voll Angst, dass die irgendwie damit auffliegen, dass RTL irgendwie da so voll, weil die so voll geistes, gestört rüberkamen. Oder so dieses, nö, hat die eigentlich gar nicht interessiert. So, wir mussten gar nicht darauf achten, dass wir irgendwas falsch sagen, weil RTL uns schon gesagt hat, was wir sagen sollen. Und jetzt sag mal, ich finde es schön, des Öfteren in den Zoo zu gehen, um dort die Reptilien zu beobachten. Er dann so, ja, ich finde es schön, nächster Zeit mal irgendwie so in den Zoo zu gehen und die Reptilien zu beurteilen. Pack, zack, geschnitten, weg, wird ausgestrahlt, easy. Und jetzt ratet mal, für der Standardvertrag sieht 10 Drehtage vor, die allerdings auf 30 ausgeweitet werden können, sofern Sachen nachgedreht werden. Also Post-Production. Wie hoch ist die offizielle, ja richtig, wie hoch ist die offizielle Aufwandsentschädigung? Was 200 Euro. 6.250. Nee, 600 Euro, aber die verbrauchten Stromkosten von 500 Euro musst du selber tragen. Das ist, glaube ich, wirklich eine der RTL-Politiken, dass du die Stromkosten für die Kameras und Lichtinstrumente und so, dass du das alles selber bezahlen musst von dem Geld, dass du... Ach, die sind nicht auf Batterie? Nee. Marie? Quatsch. Ich bin mal für eine runde Zahl. 1000 Tacken. Okay. Es wird sonst nichts weiter veranschlagt. Es sind 150 Euro. Ich hab gewonnen! Euro. Ich 10 Tage, Alter! 10 Tage! Das sind 150 Euro Aufwandsentschädigung. Und... Ach, hier steht ja, eine eidesstattliche Versicherung darüber, dass man nicht geistig beeinträchtigt ist. Ist wow. Es wenigstens 150 pro Tag? Nein, für die gesamten 10 Drehtage plus die Erweiterung auf die 30 Drehtage. Und das Allerbeste, hier, das ist schnell verdientes Geld. Weswegen RTL auch extrem schnell darauf aufmerksam werden musste, die Vertragskopie gab es erst nach Drehschluss. Eine Frage ist... Das ist der Witzige Teil war, ich hatte mitbekommen... Vorgelesen worden. Es wurde nicht vorgelesen, es wurde laut Video, okay, ich beziehe mich auf das Video, ich weiß nicht, was da genau noch weiter nebenbei gelaufen ist. Es wurde ihnen vorgelegt, sie konnten sich es kurz durchlesen, so wie es schien, und dann so dieses, ja, nee, eigentlich habe ich ihnen alles vorgelesen, so, die hat eigentlich nur eine Kurzzusammenfassung des Vertrags gefallen, gemacht, oder? So, ja, eigentlich habe ich ihnen gerade eben alles vorgelesen, unterschreiben sie hier. Keine Zahl gefallen, was Lohn angeht. Doch, Aufwandsentschädigung 150 Euro und so weiter, wurde alles genannt. Und die so, ja, okay. die machen das doch nicht wegen dem Geld. Das ist so geil. Aber warum kriegen sie dann sonst die anderen Kandidaten her? Ist auch traurig. Ist so, vor allem RTL, apropos, wir schauen traurig uns Hashtag VeraFake an und sprechen mit dem Produzenten von Hashtag Schwiegertochter gesucht. Update folgt. Eine Stunde, nachdem die Sendung online geht. Aber ich wollte noch eins kurz vor. Ich habe das ja Blitzrunde. Ein wichtiger Punkt. Nein, Blitzrunde. Halt. Blitzrunde. Blitzrunde hat Priorität. Blitzrunde. Nein, Ansgar. Nein, Andrew hat Blitzrunde gesagt. Er war zuerst. Das Leben ausgehungerter afrikanischer Kinder retten oder ein echtes Laserschwert besitzen. Ich hasse Star Wars. Wie viele Kinder rette ich? Ich muss die Nachfrage stellen. Ich muss gestehen, ich habe diese Blitzrunde nicht mir selber ausgedacht. Ich habe die afrikanische Kinder retten. Afrikanische Kinder retten. Das ist Datei. Ende. Ja, Moment. Laserschwert. Nein, das ist echt wichtig. Wie viele Kinder muss ich, oder wie viele Kinder rette? Alle. Nein. Eins. Eines. Eines. Laserschwert. Eins. Laserschwert. Denn damit kann man verdammt viele praktische Sachen machen, oder vielleicht kann man die Technologie, die da drin ist, einfach auch nutzen, um, keine Ahnung, den Kindern das Leben einfacher zu machen. Richtig, deswegen. Aber das darf man nicht sagen. Halt, zurück. Minus eins Punkt. Ach, Und ich mach's einfach schlau. Ich bleib bei... Das was ich war, aber ich hab das bei 1 live gehört. Und sage davon total abhängig natürlich. Hashtag Scheiß auf Star Wars. Du kannst deine Entscheidung nicht rückgängig machen. Mach, was du willst. Noch zum dritten Mal. Okay. Bei 1 live hatte ich das gehört. Wo die darüber geredet hatten, und das Interessante war, dass die erstmal nichts nachweisen mussten und so, weil die Sache ist ja dieses Unterlagenfälschung und so. Richtig! So, ja, okay, eigentlich wäre das komplett illegal. Auch. Aber. Und die meinten, wir tun ja nichts Illegales hier. Mhm. Also hat der Vater gemeint, ja, mein Perso, der ist irgendwie weg eingezogen, ich weiß nicht mehr genau, was war. Nee, meine Frau hat die. Unterlagen. Meine Frau hat die. Ach so, okay. Der Alter, RTL ist gerade so eine Scheiße damit, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, bei so einem Fernsehprogramm. Seit Jahren ist RTL schon verdrängt. Es ist die gesamte deutsche Fernsehlandschaft. Aber Sag jetzt, ich wollte gut, ja, dass komm, du Mannschaft gesagt hast. Nein, ist es bei weitem nicht. Also das deutsche Fernsehkultur kannst du nicht sagen, das ist absolut das Tabuwort. Aber RTL sticht da quasi als stinkende, vergammelte, kernlose Kirschhaube oben auf dieser ranzigen Sahnehaube nochmal richtig schön vor. Na komm, und das ist jetzt auch noch RTL 2. Da ist jetzt noch die Totennote. Ja, eben. Okay, hallo? RTL 2. Ja. RTL 2 hat Emily Erdbeerkäse erschaffen. Erdbeerkäse. Und Psycho Andreas. Und andere deutsche Memes. Halt, stopp! Ja, ich rede! Die Schublade bleibt wie sie ist. Oh Gott, wir sind so alt. Also das Erdbeerkäse ist so, ist so gesund. Ich nehme den Erdbeerkäse, weil da sind Vitamine drin. So, ja, so Salat und so, das ist ja alles Unkraut. Also meine Kinder, die essen nur Schinkenwurst. Und Salami. Leberwurst. Da weiß ich ja, was drin ist. Da sind die ganzen schönen Vitamine drin. Da ist Kindermilch drin. Ja, ja, Kindermilch. Ja, schon klar, ist Kindermilch. Warte, das ist dein Territorium. Nicht schreiben? Terrarium? Was steht da? Was ist das mit den ganzen Briefmarken? Sind das Postarbeiter oder was? Das Schlimme ist, wir beschweren uns über RTL 2. Wir sind kein Wir alle haben den Scheiß gesehen. Das ist schön, und weil du, ihr habt gerade nur für ich euch. Ich habe das nicht live gesehen. Ich habe kein einziges Zitat geliefert. Du kennst das auch. Hör auf, ich hoffe, Miss Parker weiß. Miss Parker trägt den geilsten Hut der Welt. Lass meine Frau da raus. Siehst du diesen Arm? Sie ist mal, Mrs. Nesbitt. Mal abgesehen davon, dieser Ausschnitt ist so bekannt einfach, dass man das nicht geguckt haben muss. Das hast du auch auf YouTube zu sehen. Ja. Also ich kenne es von TV Total. Ja. Damit ich hast du dich schon mal geoutet, dass du deutsches Fernsehen siehst. Hey, TV Total war mal schön. Ja. Weil, wie alt ist das mittlerweile? Es ist abgesetzt. TV Total. Nein, aber der... Ich habe aufgehört, TV Total zu schauen, seit es nicht mehr gerade in Gefahr gab. Ja. Damit ist die Sendung quasi gestorben für mich, so, weil ich habe das eigentlich immer nur wegen Rab in Gefahr geschaut. Ich fand das damals echt cool, diesen Rabi Gramm. Das fand ich toll, wie er den Klitschko-Brüdern da irgendein Rabi Gramm gefunden hat. Das Rabi Gramm mit Will Smith. War für mich ganz, ganz, ganz hohe Unterhaltung, obwohl es total stupide Musik war. Oh fuck, wie war das nochmal? Wie ging das nochmal? Vitali, Vladimir. Was ich aber richtig geil fand, war Bohlen ruft an. Bei Anruf, oder bei Bohlen, Anruf Bohlen, das war super. Ich fand auch gut, eine lebenslange Rab der Woche-Sperre für, wer war das? Jürgen Drews? Weil der irgendwie Titten oder Schwanz im Mittagsfernsehen gesagt hatte oder so. Ich weiß ja nicht mehr. Irgendwas war da. Gib mir 100.000 Mark. Ja, es gab viele tolle Sachen, aber ich glaube, keiner wollte TV Total zum Thema machen. Ich glaube, ich brech gleich. Nee, gerade nicht. Wir wollten Wir wollten das kleine bisschen, was man bei uns vielleicht als mehr oder weniger irgendeine Es war kreativ, dadurch, wie es geleitet wurde. Das kann man, glaube ich, tatsächlich abschließend dazu sagen. Aber im Endeffekt betrachtet war es trotzdem Müll. Es war ein Zusammenschnitt aus dem ganzen anderen Film. Stefan Raab. Ja, na, sicher, aber die Art, wie Stefan Raab es gemixt hat, das ist übrigens oder auch, was er halt daraus an neuen Sendungen mit der Aussage werde ich mir auch keine Freunde machen. Aber das ist übrigens derselbe Grund, warum ich mir nicht hier Oliver Kalkofe reinziehe. Jeder, ich meine, mittlerweile kennt doch jeder von euch. Das war satirische Aufbearbeitung. Pass auf, jeder von euch kennt doch mittlerweile dieses Computerspiel Rocket League. Das basiert auf Stefan Raabs Idee Stockcar Challenge, wo sie Fußball spielen. Mit diesem riesigen aufblasbaren Ball. Nein, das glaube ich nicht. Natürlich. Nein, aber das hat er ja gemacht. Aber Stefan Raab hatte es zuerst. Also es war auf jeden Fall vor Rocket League da, ja. Und die VOG-WM gibt es auch jedes Jahr wieder. Oder dieses Promi-Turmspringen. Schlag den Raab. Ja, und oder Schlag den Star. Schlag den Raab, und da gab es zwischendurch noch hier dieses Pferdespringen. Gott, wie hieß das? Was ich immer mochte, waren die Poker. Ja, das mochte ich auch, aber es war einfach zu wenig professionelles Poker. Und Elton hat fast jedes Mal gewonnen. Und hat den Gewinn gespendet an St. Pauli. Oh, so ist es. Ich habe es immer dasselbe Schneider irgendwie ziemlich scheiße war darin oder ja, so. Tja, kann nicht jeder pokern. Nee, aber trotzdem, wenn man sich ja, wir haben ja sonst viel Beschwerde für den Rest der Fernsehleitung. Und das war so ein kleiner Punkt der Gegenbewegung, der sich trotzdem festgefahren hatte und auch ein paar, naja, Sachen wiedergebracht haben, die man völlig vergessen hat. Wie zum Beispiel Harald Schmidt oder so, wie das auch bloß Rabigam und so. Die Freude mit, also andere das Künstler, die auch wiedergebracht haben, gesehen, gezeigt. Was? Das war gerade ziemlich sehr, sehr abgehakt. Ja, bei mir aber auch. Hast. Bei mir stand die Konfi immer wieder für 2-3 Sekunden. Rausgeflogen. Ja. Egal, es geht weiter. Ja, aber das ist völlig egal, Snap. Weil es geht von mir aus. Ja, das ist schön, dass es schön ist, wenn nachher im Video erfahren werden, was du richtig, eigentlich gesagt richtig, hast. Richtig, richtig, richtig. Aber das heißt, dass wir die jetzt nicht beantworten können, was du gefragt hast. Frage, also gehen wir weiter. Wer hallo? Können wir uns nicht einfach für 30 Cent pro Monat irgendwie so ein TS leisten? Das wäre eigentlich ganz cool, aber was viel wichtiger und entscheidender ist in diesem Moment ist, Blitzrunde. Ich glaube, es gab es schon mal, aber Team Cap oder Team Iron Man? Okay. Punkt. Iron Man. Nachdem ich den Film gesehen habe, Team Cap. Zwei Enthaltungen? Ja. Ich bin am überlegen gerade, weil... kein Argument. Kein ich auch Argument. In dem Punkt nach dem Film. Und da ist was sind Enthaltungen, bitte? Doch, hast du ihn gesehen, Christian? Bullshit. Wir hatten immer Enthaltungen. Christian, hast du den gesehen? Wenn mich jemand nach Hitler ja. oder Stalin fragt, dann halte ich mich auch und du nicht. Weißt auch, warum. Die Schlüsselszene erzähle ich dir später nochmal. Ansgar, du kannst dich nicht enthalten. Du kannst auch diesen Film mit Team Cap sein. Hör auf. Ja, nee, das Problem ist... Ach, egal. Team Cap. Obwohl ich Iron Man... nee, Quatsch, kein Argument. Team Cap, aber... Team Cap. Team Cap. Ja, Tatsache. Dude, Tony Stark. So. Alle, die anders denken, sind Nazis. Wir sind Deutsche. Wer gegen Captain America ist? Die Nazi-Keule. In den Augen der Amerikaner sind sie sowieso alle Nazis. Ja, aber das stört mich nicht. Nicht seit der WM mit 2010. Weil die Amerikaner in meinen Augen auch Nazis Nein. sind. Also. Findest du sie freundlich? Tut mir leid, aber ich glaube, die Nazis hätten nicht eine Mauer Nein, nach Holland Nein, sie hätten Holland eingenommen gebaut. Und alle Holländer getötet. Nee, sie hätten eine Straße nach Holland gebaut. Aus den Knochen der Holländer. Oh. Ist das nicht die A1? Nein, das ist die A88. Dead Stark. Oh, so. Sickburn, dass du bis in die Gewächshäuser gehst. Wieder okay. schönes Niveau. Bevor wir das Niveau komplett absaufen lassen, hat jemand auf ein Thema? Ja, vögeln, bis Scheiße. Der Anwalt kommt. Du, nicht Prima. Schon wieder, nicht schon wieder. Lass es sein. Bin dafür. Boah, Gott Nein, kein Dr. Sommer heute. Was? Oh. Ja, nein, Leute. Wir wollten jeden... Pui. Ich kann auch wieder eine Top-10-Liste machen, wenn ihr wollt. Brauche ich aber noch einen Moment, ich habe noch keine gefunden, eine gute. So, bescheuerte Sexgesetze aus dem Bundesstaat der USA. Ach das. Du darfst keinen Sex haben mit jemand anderem. Fangen wir an. Washington D.C. Laut Gesetz ist die einzig erlaubte Stellung in den Schlafzimmern der Hauptstadt der USA die Missionarsstellung. Ich möchte bezweifeln... Achso, nee, das ist ein persönlicher Kommentar, das ignoriere ich mal. Oregon. Dort ist es dem Mann untersagt, während dem Akt mit einer Ehefrau schmutzige Sachen zu sagen oder zu fluchen. Langweilig. Nee, Wisconsin ist langweilig. Gehen wir mal irgendwo anders hin. Nevada! Nee, das ist zu einfach. Sex mit Klapperschlangen ist verboten? Nein, da war so Sex mit Prostituierten oder so muss unter allen Umständen mit Kondom stattfinden. Deswegen, nee, das war zu gut. Das war zu richtig. Wie infiziere ich mich denn in Nevada dann mit meinem AIDS? Spread the word. Brauchst du nicht, die haben schon. Oh, im Texas, im Südstaat Texas, ist es Schweinen verboten, sich auf dem Gelände des Kingsville Flughafen zu paaren. Okay, das ist cool. Das ist cool. Okay. Das Dabei ist also erst auch wieder erst im Nachhinein verboten worden. Erst im Nachhinein. Wie schaffen die das? Wie... Oh, ich bin der Polizist, der dafür da ist, hier beim Flughafen aufzupassen, ja, dass Schweine nicht ficken. Pennsylvania! In Pennsylvania verbietet es dir das Gesetz, mit einem Lastfahrer Sex in einem Mauthäuschen zu haben. Was? Du musst hinten rein erst in den Container. Oder unter den Wagen. Oder auf den Wagen. Oh, warte, oder ein Motel, das? Als ob das passiert. Wo war das? Oh Gott, das muss ich. Überbrückt mal kurz, ich muss das eben kurz rausholen. Ah, hier ist es. So. In Idaho kannst du bedenkenlos in einem geparkten Auto zur Sache kommen. So, sollte ein Polizist das Auto verdächtig herumstehen sehen, ist dieser gesetzlich dazu verpflichtet, von hinten an die Liebeshöhle auf vier Rädern heranzufahren, dann dreimal zu hupen und erst nach zwei Minuten Schonfrist an das Auto der Zivilisten heranzufahren. In der Zeit wird ihm in den Kopf geschossen. Wie höflich. Richtig. Das ist ein tolles Gesetz. Ah. Danke, Idaho. Hey, das ist ein herrliches, was Privatsphäre schützt. Ja, noch. Ja. Richtig. Interessiert doch eh keinen. Illinois. Es ist in Illinois illegal, an seinem Hochzeitstag jagen oder angeln zu gehen und währenddessen miteinander zu schlafen. Was? Währenddessen. Okay. Ja, richtig. Ich würde so gerne den Präzedenzfall wissen. Sven, bevor du weitermachst, ich kenne nur andere total absurde Restgesetze aus den USA. Das ist in dem Staat Oklahoma, ein Staat, der nirgendwo an irgendeiner Grenze, an irgendein Meer grenzt, ja, nirgendwo, ist es verboten, Wale mit einem Lasso zu fangen. Wow. Also das ist, ja. Warum? Und in irgendwelchen anderen Staaten ist es verboten, seine Frau mit einem Gürtel zu verprügeln, der breiter ist als sein Daumen. Aber das auch nur sonntags. Ja. Good old 90s. Okay, zum Abschluss dann noch. Das mit dem Wal. Ja, bitte. Kann ich verstehen, warum das vielleicht passiert ist. Weil die so ein scheiß System haben, du kannst ja Subpunkte oder so ein Scheiß an die Sachen, die halt offiziell werden sollen, ranhängen. Also, ja, natürlich, das ist ja keiner dagegen, dass man Wale nicht mit dem hängt, ja. Das Problem ist, dass dann irgendwo im kleinen Paragraphen steht, ja, keine Steuern mehr werden auf Zigaretten bezahlt, die verursachen keinen Krebs. Okay. Oder sonst was. Läuft. Dass halt irgendwas noch drangehangen wurde, was eigentlich der Punkt, der Sinn des Gesetzes war. Aber du hängst es halt an irgendwas Fluffmäßiges, einer sagt, ja, da kann ja, ich natürlich. Ich hab da mal eine kleine Interessensfrage zwischendurch, die jetzt mit keinen witzigen Nachrichten oder sonst wie zu tun hat. Okay. Oh, ihr beiden, ja, so quasi, very, very serious business. Die Frage geht an die beiden Magier aus Papenburg. Wie ist das Wetter bei euch zurzeit? Sonnig. Gut. Wobei jetzt wahrscheinlich nicht mehr um die Uhrzeit, aber wo sie, schön. Sie hatten für gestern und heute Regen angesagt und es ist nichts gekommen. Ich vermute also, mein Zauber hat geklappt. Nein, es kommt. Wie warm ist es gerade bei euch? Hast du gut gemacht, Ansgar. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Warm. Hier auch. Also man sieht es vielleicht warm, so ein bisschen, weniger warm, aber wie gestern. Hier drin ist es eigentlich relativ kühl, aber ich neige dazu, schnell zu schwitzen. Und Gestern war es sehr warm, auch abends. Jetzt ist es besser. Also, aber zum Wochenende... Oh, okay, boy. Blitzrunde. Habt ihr eine Hose an? Ja. Ich beantworte... Nein. Das ist keine Blitzrunde, aber ja. Obwohl... Gut, dass du die noch im Schnee angezogen hast. Zählt Shorts als Hose? Ja. Ja. Warte, nein. Blitzrunde. Nein. Zählt Shorts als Hose? Ja. Ja. Nein. Nein. Also nein, also war das mit nein? Ja, richtig bestätigt. So. Dann trage ich keine Blitzrunde. Also ist ja was lustig. Darf ich eben noch mal kurz mit Utah abschließen, bevor das noch weiter absieht? Boah, Blitzrunde. Nein. Was? Ja oder nein? Nein. Nein. Ja. Nein. Ich hab's nicht mitbekommen. Nein. Okay. Sehr gut. Ausgezeichnet. Perfekt. Es ist in Utah verboten, den Akt mit einem Tier zu vollbringen. Allerdings mit der Ausnahme, wenn du dafür Geld bekommst, ist es absolut okay. Finde ich nicht gut. Wie viel von dem Geld muss das Tier bekommen? Gar nicht. Hier steht noch, wenn du Geld dafür bekommst, ist es okay. Das ist schon geklärt, dass Tiere. Moment, bezahlt das Thema bezahlt das schon. Tier dich? Nee, das Tier kriegt die Rechte an dem Video. Peter regelt das. Das muss filmen dafür. Das ist das Urheberrecht, Mann. Ja, Peter regelt das schon. Peter mag das nicht. Nee, Peter mag das nicht. Peter mag das nicht. Ich finde es schön, dass ich das durchziehe. Peter hat es zu mögen. Das ist seit 3 Jahren in unserem Freundeskreis. Peter mag das nicht. Es ist so super. Happy! Ja, richtig, das sind die Blitzrunden, die wir trotzdem ansatzweise erklären. Du hast die Grundregel geschaffen und du brichst sie auch regelmäßig. Nein, eigentlich das ist immer. Nicht wahr. Er ist eigentlich derjenige, der sie meist bricht. Ich sagte auch eigentlich. Aber auch er bricht sie. Ich sagte eigentlich. Ich vergesse sie eigentlich meistens immer. Es ist schön, wie bei dir, Sven, einfach bloß langsam der Schatten gekommen ist und jetzt siehst du so halb in Dunkelheit gehüllt aus. Ja. Warte. Und bei mir ist es einfach bloß düsterer geworden. Das sieht behindert aus. Ich weiß, deswegen habe ich das Licht auch entsprechend gedreht. Du siehst immer noch behindert aus. So, ich sehe jetzt nichts mehr vom Bildschirm, weil die Lampe so hell ist. Gut, ansonsten bin ich heute durch mit meinen Themen. Ich bin einfach durch mit heute. Ich habe heute auch nichts. Ich hab heute sonst auch nichts Interessantes erfahren. Ich denke, es geht Richtung Film, oder? Dann können wir ja rübergehen zu. Ja? Ah, ihr meint also nicht. Okay. Was? Es ist ganz einfach, das festzustellen. What the fuck, was willst du? Wir haben uns angeguckt, den Clou. Oder auch das Ding. Ja, nämlich jede Woche schauen wir uns an einen der 250 besten Filme der Welt. Jedenfalls nach IMDb, wie ich das immer wieder sage. Und auch nur nach dem gerade aktuellsten Stand. Ja. Und wir sagen uns, fuck it, die Liste ist Bullshit. Das ist viel, viel schlechter, als es sein sollte. Viel besser. Ja, wir machen das besser. Also gucken wir jede Woche einen an und sagen, wo der reingehört in die Liste. Und dieses Mal war dran der Clou. Von 1973. 73? Von früher. Von vor meiner Zeit. Also es war auf jeden Fall vor Sarah Connor. Also erstmal. Ich hoffe, dafür kommst du in die Hölle. Ohne Spoiler. Bloß die pure Tendenz. Ich mochte ihn wirklich. Ja. Vom Flair, vom Gefühl, von den Schauspielern, von der Leistung, vom Plot und allem, auch wenn es ein kleines bisschen simpel war in manchen Sachen. Ich mochte ihn wirklich. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich fand das Szene auch richtig gut, als George Clooney mit zwei jonglierenden Elefanten auf dem Haus war. Die Szene fand ich auch super. Wir haben vorher festgestellt, wer von euch keine Ahnung vom Film hat. Ihr beide wisst es nicht. Warte. Also, Anton, du auch. Was ist deine Meinung? Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Er hat so eine richtig schöne. Es ist ja eigentlich ein Gangsterfilm, aber er hat trotzdem seine eine beschwingte Art. Er ist sehr humorvoll. Oder die Charaktere haben einfach so viel Charisma, dass sie so. Ja, toll. Die machen ihn gut. Die guten. Die, in Anführungszeichen, die guten Gangster-Charaktere. Nein, das ist, Der große Heist-Plot, den sie ja planen. Mhm. Alle Ocean's also 11, deswegen sage ich ja auch George Clooney mit dem Fresse. Whatever. Das ist so der Pre-Plot zu Ocean's 11. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Ocean's 11 Filme auf also Filmen eigentlich, wie eigentlich basieren. Basiert oder Ocean's 11 auf Ocean's 11. Ich glaube, das Ding ist auch der erste Heist-Film, den es so wirklich gab. Wenn du nicht den Bankraub mitzählst, von der irgendwie der zweite Film ist, der jemals gedreht wurde oder so. Okay, ja. Ich glaube, der erste Heist-Film ist, glaube ich, Ladykiller. Nee, wirklich, es gab einen Film über der Bankraub, das war irgendwie der erste Film mit Plot. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Also was ich sagen kann, obwohl ich ihn jetzt kürzlich nicht gesehen habe, ich habe ihn mir jetzt nicht nochmal angucken können, was ich sehr schade fand, weil ich ihn vor Jahren irgendwann mal gesehen habe und mich sehr unterhalten gefühlt habe. Ich fand, obwohl es ein alter Film ist und ich alten Film echt wenig Gutes abgewinnen kann, weil ich durch moderne Filme halt verwöhnt bin. Ich mochte Kameraführung, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Gespräche und ich mochte die Story des Films. Ohne jetzt schon in diesen Spoiler-Teil zu gehen. Ne? Mhm. Im Spoiler-Teil halte ich mich dann raus, weil meine Erinnerungen nicht mehr so frisch sind. Aber ich mochte diesen Film wirklich sehr. Ich habe ihn mir nur kürzlich leider nicht nochmal angeguckt, weil wegen Gründe wie Zeit. Ja, natürlich. Ich fand jetzt noch auch zusätzlich zu den anderen Argumenten auch die Szenenkomposition wirklich gut, weil da war halt wirklich mit Licht und Schatten, wie sie gespielt haben, ein paar richtig gute Momente bei. Ich weiß bloß einfach, wie ein Moment war, wie dem Boss der Mafiosi oder so etwas gesagt wurde und du hast bloß gesehen, so von der Seite so, wie der eine bloß in sein Ohr redet und er wegguckt und das alles bloß mit Schatten und so, der fast 90% des Bildschirms einfach schwarz war trotzdem. Du hast nur die Konturen gesehen. Ja, also dieses Ganze und wie einfach bloß dieses Gespräch war und dieses, wie es geflossen ist und das einfach viel mehr untermalt hat und so, das war einfach richtig schön genial, einfach bloß auf die Weise. Mir gefiel auch, dass die einzelnen Akte des Films immer durch dieses schöne Artwork in Szene gesetzt wurden nochmal. So hier hast du das Setup und dann geht's nachher los in das Plotting oder was auch immer, worum es auch immer in den nächsten 10, 15 Minuten geht. Überhaupt ja, vollkommen das ungewohnt, dass ein Film bewusst auch so gedreht ist, dass er unterteilbar ist in einzelne Bereiche. Einer der wenigen Filme, die mir dazu jetzt echt noch einfallen, wären zum Beispiel From Dusk Till Dawn, die du in die erste Hälfte und die zweite Hälfte einteilen kannst. Ja, aber da war nicht mittendrin klar. Ein Bild, was gesagt hat, zweite Hälfte. Aber es ist ganz klar einteilbar. Aber es ist halt bloß, weil du hast ja immer wieder diese Abschnitte gehabt. Ich meine, also das Setup, was du ja sonst bei Filmen hast, ist ja normalerweise Zeitsprünge und dann wird einfach unten Text. Ja, genau, sieben Jahre später. Dann da und da und da und das passiert. Das ist ja der typisch moderne Zeitsprung. Und dort haben sie die Sprünge einfach richtig so cut. Hier ist eine malerische Zeichnung und nur der Titel, der quasi diesen Kapitel jetzt beschreibt. Das fand ich richtig hübsch. So, und das kann ein Tag später sein oder eine Woche später oder irgendwann später. Überhaupt nicht definiert, einfach nur nächste Szene. Aber das Wichtige ist auch die Sache, weil es ist ja ein Con, also ein Confidence-Scam oder so. Es ist halt etwas, was versucht, jemanden reinzulegen und die dadurch auszunehmen, also halt eine Trickserei. Und das aber auch wir als Zuschauer, obwohl wir halt was mitbekommen, ja, ein kleines bisschen Opfer in dem Fall, ist ja das Witzige daran. Und das Erste, was das wirklich so hoch da reingetragen hat. Mhm. Deswegen, ich glaube, jetzt würden wir mal so langsam Also alle Leute, Spoiler, die keinen Bock haben, mitzukriegen, also Vorsicht, was in dem Film ab jetzt abgeht, schaltet ab. Ich find's echt traurig, als George Clooney mit den beiden Elefanten stirbt. So. Also das jetzt nur für die Leute, die jetzt trotzdem dran geblieben sind. Sven, hör auf. Es sind Elefanten, die sterben immer. Elefanten sterben immer, das muss eigentlich mal berühren. Oh wow. So, aber der Film fängt an mit einem meiner Lieblingslieder, The Entertainer. Ja, das war so toll. Das komplette verdammte Film ist einfach bloß mit schöner Pianomusik durchgehen. Es ist herrlich. So. Und es fängt an wie einfach bloß ein Kerl, du siehst auch ständig überall nachher, wenn sie Szenen der Stadt zeigen, auch oft immer diese große Reklame an Häuserfassaden, wo unter anderem auch mehrere Piano-Werbungen waren. Das ist auch schön. Wahrscheinlich genau die Piano, also die dann genutzt wurden dafür. So. Weil das ist ein Rückblick aus den 70ern, wie die 30er waren. Von noch mehr Leuten, die wirklich wussten, wie das aussah aus der Kindheit oder Jugend. Und wie das einfach bloß dann war mit dem, hast du halt, es war ja die Depression, das heißt alles richtig scheiße, keiner hat Geld. Und es handelt von ein paar Leuten, die einfach bloß verdammte Trickser, Gaukler, Halunken sind, die Leute reinlegen. Und sie legen rein einen Kerl, der ein Bote ist für eine illegale Machenschaften, der Geld dem bringen soll. Für einen Mafiosi. Den legen sie rein und haben plötzlich, sie wussten nicht, dass das der Kerl ist, haben plötzlich, oh mein Gott, so viel Geld. Ich wäre eigentlich zufrieden gewesen mit den Schuhen von dem Kerl. Ja. Das ist der Moment, an dem mich der Film mir gezeigt hat, dass er ein bisschen anders ist als erwartet und wo er mich richtig gefesselt hatte. Der Moment, wo der schwarze Typ anfängt zu lachen und der andere auch und du plötzlich merkst, Moment, die haben ihn reingelegt. Oh, so wird das also gespielt. Ja. Und das fand ich richtig cool. Das war auch schön. Also ich muss sagen, ich hatte das erwartet von Anfang an. Das war, weil ich weiß, es ist ja ein Heistfilm und so. Also das wird ein Trick sein mit dem. Oh, natürlich der mit dem mit dem Räuber. Vorher wird ja gar nicht eingeleitet, dass die Typen sich kennen. Das ist ja alles nur so. Du bist ja quasi wie auch nur so beiläufig dabei quasi. Du nimmst das so wahr, wie das passiert. Und erst dann, als dann der andere Typ dann weggelaufen ist und die beiden und die Con-Artists wieder unter sich sind, merkst du erst, es hat geklappt. Und sie freuen sich und der Typ, der abgestochen wurde, steht auch wieder auf. Ja. Also, sie schaffen es, Geld zu klauen und der Kerl, Hooker, schaffte es, ganze 6.000 Dollar zu kriegen. Denn, ja. Ja, der heißt, das ja, ist sein Name, Hooker. Was ist daran Hooker, so witzig, Hooker, Ansgar? Hooker. Aus nein, er ist Hure. Hooker. Ja, er heißt Hooker. Sein Name, er schafft sich auch eine Nutte an, einen neuen Anzug. Und er verspielt sofort 3.000 Dollar auf Rot. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Was mich ein bisschen gestört hat, ist... Er ist halt ein Trottel. Das kurz nachdem er das ja verspielt hatte, man hat es, glaube ich, nicht ganz mitgekriegt, aber irgendwie die Cops, diese korrupten Cops, die halt auch irgendwie für diesen Lonigan, also für den großen Obermacker arbeiten, die haben das irgendwie sofort rausgekriegt, dass das diese drei Typen gewesen sind. Mhm. Und waren dann natürlich sofort dahinterher. Ah, okay. Und das stottert er gerade wieder. Oder? Skype. Ich hab mitgekriegt, die Cops du warst haben sofort mitgekriegt, dass Stotterer. Dass Hooker und seine Leute halt das gewesen sind, die dem Mafia-Boten das Geld abgezockt haben. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil man nicht sieht, wie sie es rausgefunden haben. Ja, das sind wahrscheinlich Hintergrundinformationen wie ich befrage irgendwelche Penner oder sowas, was man gar nicht mitbekommt. Ich meine, irgendwo, also der Plattfuß, der den ganzen Film hindurch halt Hooker verfolgt, der Snyder, der hat es ja auch irgendwoher mitbekommen und so weiter. Und weiß auch, wo Hooker gelandet ist und so. Ja, also ich fand, das war egal, weil das ist dieses, er ist halt ein Antagonist, er kommt irgendwann Deus Ex Machina auf. Das ist halt seine Rolle. Was in seinem Leben passiert, wer weiß, aber das ist nicht das Wichtige. Auf jeden Fall, der hat die Kohle aufgeteilt, er hatte seinen Anteil, der Hooker, sofort verbraten. Ja. Er ist blank. Er hat aber für seine zwei anderen Kumpanen die Kohle und sein alter Mentor, dessen Name mir gerade Luther. Luther, stimmt. Ja, Luther sagt, hey, wir haben cool Kohle reingezogen, aber damit kann ich endlich aussteigen, beenden und sagen, ich bin aus dem Geschäft ausgestiegen, während ich vorne liege. Und noch in der Nacht Moment wird er umgebracht. Und das war der Moment, wo ich richtig im Film war. War einfach bloß, als du seine Familie, sein Leben und so etwas mitbekommst. Und auch dieses, ja, das halt seine Kompetenz. Oh, Frau Luther, seit wann gehen Sie denn nachts in die Messe? Seitdem es nachts Bingo gibt. Und dass die Frau überhaupt auch halt ein Con-Artist war, also ein Grifter, so wie die das nannten, dass sie halt auch Leute getrickst haben. Ja, beim Bingo abzocken. So ein netter Punkt, weil es also diese interessante Charaktere, eine interessante Welt, die man normalerweise nicht mitbekommt und das dieses Ganze. Und das sind und so nette Leute. Da hat es mich gepackt. Ja, und dann war es halt tragisch, dass die Loser abgehackt haben, nämlich. Ja. Und der dann irgendwie unten auf der Straße gefunden wurde, tot. Natürlich, obwohl er aussteigen wollte. Natürlich, dadurch, dass sie ja einen Mafia-Boten beklaut haben, hat der Mafia-Boss dann natürlich drauf angesetzt, hey, beseitig das mal, mach das mal hier, ohne groß Tamtam. Und Luther hat's erwischt. Ja. Und das lässt Hooker natürlich nicht auf sich sitzen. Er sagt sich, hey, diesen verdammten Kerl, dem muss ich selber Geld abzocken, weil ich im Morden keine Ahnung habe, wie man das machen würde. Und das ist das Einzige, wie ich dem wehtun kann. Also geht er zu einem Kerl, der ihm eigentlich empfohlen wurde, weil Luther gesagt hat, hey Junge, du hast Talent und ich zieh dich bloß runter als alter Mann. Also hier, geht zu dem, den kenne ich, das war der eine, der kann die guten Geschäfte machen. In die obere Liga, wo ich nie reingekommen bin. Du hast das Talent, dahin zu schaffen. Du bist der Beste, den ich jemals gesehen habe. Geh, folg deinen Träumen, werd der Beste, werd ein Profi, gewinn die Weltmeisterschaft. Captain Tsubasa. Ja, so ähnlich. Und das war die Geschichte von Wunder von Bert. Der Typ, zu dem er hingeht, hieß er noch Ganondorf? Dieses Skype-Konfi. Hieß er nicht Ganondorf? Ja. Also die Schluckäufe werden echt ein bisschen häufiger in letzter Zeit. Wer ist der glaube, beste Konfi-Leiter? Sogar ich. Ich weiß nicht. Nein? Der Typ, zu dem er hingeht, der ist in Chicago und heißt, glaube ich, Gandorf oder Ganondorf oder so ähnlich. Keine Ahnung. Nein, das ist nicht ein Schweinekerl. Ja, irgendwas mit Dorf. Das ist ein Schweinehund. Er ist ein Schweinehund. Schweinepriester. Das Schöne ist ja, dass diesem sogenannten absoluten Vollprofi erstmal dadurch begegnet, dass der neben seinem Bett liegt und schnarcht und absolut besoffen und verkatert ist. Das war der herrlichste Moment, wie der einfach bloß... Ja. Von der einen Szene, er findet ihn neben dem Bett, zu der zweiten, er liegt in der Badewanne unter der Dusche, in Klamotten. Erstmal wach werden. Mach das aus. Er macht das Wasser nicht aus. Ich bin nicht da. Und so kommt Hooker also in Kontakt mit dem sogenannten Profi. Und der erklärt sich bereit, ihn da rein in diese große Liga der Con-Artists reinzuholen und mit ihm zusammen halt ein Ding zu drehen, wo sie dem Mafiosi ein richtig schön Geld aus der Tasche ziehen können. Und dann ist so eine schöne Sequenz. Es ist einfach bloß, wie er ein paar mehr Leute sammelt, die Band zusammen sammelt, um halt wieder loszulegen nach Jahren. Dieser schöne Moment, ne? Ja, er geht einfach bloß wohin, guckt einen Kerl in die Augen, macht so und geht. Und er weiß genau, was los ist. Da ist selbst ein Banker mit einem guten Job in den 30ern oder so, der einfach bloß, warte, er hat das gemacht, ich mach das zurück und dann, ja, tut mir leid, die Dame, wir haben leider geschlossen, ich gehe, ich zieh meinen Hut auf und bin raus sofort, obwohl ich eigentlich einen guten, stabilen Job habe. Und da ist mal eine richtig schöne Truppe gesammelt. Das Coole ist ja, dass der Typ bei seinem Chef steht und dann da sein Mitarbeiterausweis oder sowas und seinen Aktenkoffer hinlegt und ich glaube, dass er sagt, ich kündige. Und ist dann raus. Das war super. Ja, es ist halt komplett still, diese komplette Sequenz, wo die Leute gesammelt werden und bloß laute Piano-Musik dahinter von Scoplin oder Scoplin, ich weiß nicht, wie das ist. Ich liebe einfach diese Art von Musik. Ja, er hatte seine Pappenheimer gehabt, wo er nur dieses Zeichen machen musste und dann wussten die, okay, es gibt einen neuen Auftrag, die alle eigentlich schon legal irgendwie waren. Ja gut, halt, aber ich glaube... Dann wird halt groß geplant. Gute Betrüger auch damals haben es noch nicht mal wegen dem Existenzhintergrund gemacht, sondern A, hatten entweder einen richtigen Grund dafür, so wie in diesem Film jetzt dieser heißt, der da ab zu dem Zeitpunkt geplant worden ist, oder haben es gemacht aus Zeitvertreib, einfach weil es das Beste war, was sie konnten. Sie hatten keinen persönlichen Grund, sondern es war einfach so dieses, ja, ich verdiene gutes Geld und ja, ich bin gut im Leben, es ist richtig. Es funktioniert und ich habe ein Talent, ne? Ich glaube, es kann auch Adrenalinsucht kann natürlich sein. Auch einfach die Action, die Sucht, die Aufregung. Sein, natürlich, aber das bringt der Film genau an dieser Stelle, durch diese Szene, allein durch den Banker, so unglaublich gut mit. Es ist so dieses, hey, du hast einen gut bezahlten Job. Vielleicht hat der Typ Frau, Kinder, ein schickes Haus oder eine große Wohnung, die er ordentlich bezahlen kann, ein ordentliches Auto. Ja, aber es ist die große Depression. Ja, das ist richtig. Keiner aber als Banker Geld. Hattest du damals die Möglichkeiten, aus dem wenigen, was du hattest, viel zu machen. Und oder halt überdurchschnittlich viel. Und hattest mehr Sicherheit. Geld bietet ja keine omnipotente Lösung für alles. Es sichert nur ab. Und es ist so dieses, aber da ist der Kick. Okay, scheiß auf den Job, das mache ich jetzt mit. Das ist super. Ja. Ich frage mich, ob Blues Brothers davon auch motiviert war, von den vielen Bands. Ich weiß es nicht, zusammen. Aber es geht sehr stark in die Richtung. Wusstest du eigentlich, kleiner Funfact, dass in dem Original Blues Brothers Script, geschrieben von Dan Aykroyd, jedes einzelne Bandmitglied in einer eigenen Szene hätte akquiriert werden sollen? Das Script hatte irgendwie... ich glaube, über 270 Seiten und so ein durchschnittliches Hollywood-Skript hat 120 Seiten. Das musste dann natürlich radikal runtergeschnitten werden. Nur so als kleiner Fun-Fact. Okay. Ja, super. Die komplette Band bis auf dem Kellner wird alles zurückproduziert. Aber der Kellner hatte die beste Szene. Apropos, ist er auf der Liste? Apropos rekrutiert, ich mochte die Szene, wie der Gandalf später bei irgendeinem Kollegen war in so einer Kneipe und dann meinte, ging es irgendwie darum, dass er halt noch ein paar Leute anhören wollte. Dann kriegt er irgendwie eine Liste von 30, 40 Leuten und dann kann er sich da die Top-Leute raussuchen. Ja, und wenn ich mir gucke, was sie später am Set gemacht haben, hat er, glaube ich, diese ganze Liste einfach nur akquiriert und hat alle genommen. Nicht ganz, aber sehr viele aber auf jeden Fall. Er hat halt ein Casting einfach gemacht. Alle eingeladen, ja. So hier, erzähl, was kannst du? Mhm. Ja, ich kann dich da gebrauchen. Nimm dir einen Anzug und geh an deine Position. Ja, ich kann einen britischen Akzent machen. Hast du das Wire-Game schon mal gemacht? Ja, natürlich, ich bin ein alter Veteran. Ja, such dir einen Anzug. Ja, ich hab auch meinen hier. Nimm dir einen schönen Tweet-Anzug. Ne? So, oh, kein Problem, ich hab meinen dabei. Also es ist herrlich, die kommen auf die Idee, wir machen einen Con und darum geht es, den Kerl, den Mafiosi, reinzulegen. Und das geht dadurch, dass er ist ein Pokerspieler, ein Glücksspieler, aber nur was er gewinnen kann durch seine eigenen Fähigkeiten. Er ist entweder extrem vorsichtig oder er cheatet, wo er nur kann. Und wir nehmen ihn erstmal aus und bringen ihn dann dazu, dass er zu unserem... Was wir innerhalb einer Woche machen wir ein Wettbüro selber auf. Mhm. So. Was aber nur mit allem bloß unseren Fake-Leuten bevölkert ist. Ja. Und dort kommt er dann rein, möchte wetten und verliert natürlich richtig groß. Und es ist noch mehr Plot und noch mehr hinterher. Und ich glaube, viel mehr sollten wir nicht sagen. Naja, das sollte jeder für sich selber entdecken, selbst wenn er sich soweit das angehört hat. Ja. Boah. Weil es ist ein guter Film und der... Der Film geht, glaube ich, irgendwie Er ist für damalige Zeit und sehr lang. Sehr lang. Sehr lang, ja. Etwas über 2 Stunden. Aber da, was heißt, was heißt da? Nee, die damaligen Filme waren generell immer länger als die heutigen, einfach weil es ja abendfüllende Unterhaltung war. Also, die durchschnittlichen Filme sind eigentlich 90 Minuten aufwärts gewesen. Ja, das war also später. Es ist aus den 70ern. Ja gut, 70er gab es schon längere Filme lange. 50er weniger. Ja. 70er, da waren die schon. Ja gut, okay, aber da waren zwei Stunden immer noch Boote. Nicht Standard oder Durchschnitt. Also war es ein überdurchschnittlich langer Film. Es ist heute also er hatte auch für damalige Verhältnisse Überlänge. Aber man ist immerhin schön bei dem Film alle 2 Stunden lang gut dabei, weil ständig ist was Neues, passiert was Neues. Man möchte auch aber jetzt verpassen. Kommen wir zum wichtigen Punkt. Jeder von uns gefällt. Darf ich mitranken? Ja. Der ihn gesehen hat? Also ich habe ihn damals tatsächlich gesehen. Ich habe ihn nur kürzlich. Sven hat die Klappe. Also reicht ja, den anderen zu sehen. Also wir haben Sven ja die Liste, gibt dem Film vorgeschickt. Übrigens 8,5 Punkte wegen George Clooney's Gastauftritt. Nee, also wegen Elefanten. Unter dem Motorradtour gibt es dann so gerade eine 3-0, weil ich meine, die Elefanten sind ja gestorben. Hätten sie überlebt, aber auch nur, wenn sie überlebt hätten. Ja, aber der Kleine, 5,5. Der Kleine, der wen interessieren so Elefanten? Die Botschaft an Dumbo war, der hat ja überlebt. Und der ist geflogen. Ja, aber aber die Ohren waren nicht groß genug. Da haben die Produzenten einfach mega geschlammt. Da gibt es eigentlich nochmal einen halben Punkt Abzug. Cooles Easter Egg. Jedes Mal, wenn sie die Szene durch dieses Wasserbild oder was das war, eingeleitet hatten, immer durch dieses Bild eingeleitet hatten, hast du direkt... Aquarell. Ja, danke. Durch das Aquarell hast du direkt danach in der Überblendung immer noch einen Jungen auf Krücken gesehen. Und das war immer derselbe Junge. Das war Dumbo. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, kommen wir zur Wertung, bitte. Okay. Dann hast du den Film nicht gesehen. Ja. So, also hat jeder denn seinen Punkt, wo er es einordnen würde, damit wir nicht beeinflussen uns gegenseitig? Ich ja. Ja. Ja. Okay, ich fange an. Nein. Ich sehe ihn leider ein kleines bisschen unter Terminator. Ich bin auf Platz 4. Ansgar. Oh, achso, Terminator steht so weit oben. Ja. Das ist interessant. Ich dachte, du hast deine Position fest. Warum überlegst du noch? Ja, Lügner. Ich muss... Ah, nee, ich hätte gesagt, Stand By Me war immer noch besser. Ich hätte ihn Toy Story ersetzen lassen, die neue Platz 5. Wow. Ihr rankt den alle echt hoch, muss ich sagen. Ja, du nicht? Ich mochte ihn, wirklich. Ich mochte ihn auch sehr, aber ich fand trotzdem... Memories of Murder zum Beispiel hat bei mir auch einen größeren Effekt hinterlassen bei dem Film. Usual Suspects auch. Ich hätte ihn an 8 gesetzt, dass er Reservoir Dogs ersetzt. Boah, also wow, 17 okay. Und Angelo? Ich mache ihn nicht zur Nummer 1, aber ich mache ihn zur Nummer 2. Und ich bin ein Riesenfan von Green Mile. Aber der Film war wirklich, also er ist unterhaltsam, er ist spannend, er ist witzig, er hat coole Charaktere, er hat ein unglaublich geiles Ambiente. Witz und er hat richtig, richtig, richtig, richtig coole Sounds. Ja, mein Internet ist nicht gut. Was denn? Wow. Wir hatten wieder einen Skype-Aussetzer. Ja, dein Internet. Ja. Mein Internet zackt. Na egal, man hört es ja hinterher. Ich habe den Film gerade in den Himmel gelobt von allem Möglichen. Er hat richtig coole Schauspieler. Ich finde den Schnitt gut gesetzt. Ich finde den... Ich weiß nicht, ob es da irgendwie nochmal eine extra verlängerte Version von gibt oder nicht. Wenn nicht, kenne ich sie nicht. Wenn doch, kenne ich sie nicht. Aber der Film hat mich so gut unterhalten, obwohl ich die alten Schinken echt mir noch schwer antun kann. Aber das ist echt, also Platz 2. Ohne Scheiß. Also für mich, ja. Auf jeden Fall. Okay. So, das heißt, wir sind bei 21, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Wenn wir das durch 4 teilen, sind wir bei 5,25, also der hart neue hinter Platz Stand by me. 5. Also Ansgar, du Schweinebär. Ja, du kriegst einen ganz leisen Tussi-Chapeau. Ja, und meine Tastatur verreckt. Ah, oh, yes. Ja. Das ist Karma. Genau, das ist ja Ansgars Ergebnis. Ja, Freitag genommen, 13. Aber, kann nicht eingetragen werden. Top. Das ist ja gerade so das Fiese an persönlichem Geschmack. Richtig. Und eine Liste zusammenlegen. Jetzt rechnet das mal ein Jahr später. Ich hatte ja fast gedacht, so, ihr werdet ähnlich denken, dass wahrscheinlich Usual Suspects oder so einen bleibenderen Eindruck hinterlassen hatte. Obwohl beide Filme das sind ja absolut unterhaltsam. Dass nicht jeder von uns jeden Film, selbst von unserer eigenen bisherigen 15 Film umfassenden Liste gesehen hat. Das heißt, es ist sowieso eine sehr unzuverlässige Art und Weise, wie wir unsere 250 zusammenstellen, weil mal sind es nur 2, mal sind es 5, mal sind es 7 Leute, die abstimmen. Ja, das ist schon unerheblich. Wir, die abstimmen. Egal wie viele es sind, haben immer mehr Recht als die komplette. Ich sehe schon die Woche kommen, in der Christian alleine eine Folge Knackpunkt aufnimmt und einfach sagt, fuck yeah, der Film hat mir voll gut gefallen, alle anderen haten den so hart. Das ist neue Nummer 1. Neuer Platz 1, alles klar. Sie wird irgendwann kommen. Sie wird sehr bald kommen, weil Nicht-Trinker, fick dich, Nicht-Star Wars-Möger. Das war eine Ausnahme. Mhm. Ach ja, und Sven guckt den Film eh nie mit. So, aber... Richtig. Und es ist immer Sven, eine 5,5. Wir sind ja bei dem Film und ich habe diesmal vergessen, einen zu fragen, ob der denn würfeln möchte. Wer hat denn mal wieder lange nicht... Nee, ich habe heute die Einleitung Angelo, gemacht. Weil er lange nicht dabei war. Dann Sven. Ich habe schon vorletztes Mal gewürfelt. Auf Random Orc oder so. Eins von 250. Sven hatte Elite gewürfelt, glaube ich. Ich wollte gerade sagen. Ich habe doch letztes erst gewürfelt. Was willst du von mir? Soll ich nochmal würfeln? Nein. Nee, du hast schon so oft. Ich bin. Nein, Christian, dann bin ich mal dran. Oh, ich würfel nochmal 2. Nein, Marek hat würfelt. Ja. Punkt. Das ist jetzt schon abgeklärt. Sven, du hast nicht mal ganz melden. Soll ich nicht mir immer Hitler-Texte zu schreiben. Ich generiere eine 99. Oh, Deadpool. Nein. 99. Deadpool, wir gehen so die hart. Liste runter. Warte, mach nur Andeutung. Oh, yes! Sven ist raus. Okay, es geht raus. Um Geld. Es ist ein was? Und es ist ein Western. Oh, ja. Eine Handvoll Dollar. Aber dann müssen... Ist der erste für ein paar Dollar mehr. Ich weiß gerade nicht, welcher ist der erste der Reihe. Für eine Handvoll Dollar, weil der zweite ist für eine Handvoll Dollar mehr. Für ein paar Dollar mehr ist der zweite. Den habe ich gerade gewürfelt. Das heißt, wir bleiben... Oh Gott, ich finde die Regel so scheiße. Für eine Handvoll Dollar. Es sind alle 3 auf der Liste, ja, Mann. Und? Ja, eine Handvoll Dollar ist auch drin. 238. Lohnt das noch, Sven wieder reinzurufen? Oder? Ja. Weil der ist raus. Ja, holt ihn rein. Ja. Wir können es ja probieren, wenn es kommt, aber... Hol den rein! Jetzt mach mal einen Kreis! Jetzt können wir ihn rausschmeißen. Hol. Einmal Viere gerade sein. Freitag der 13. Leute. Okay. Freitag der 13. Aber das heißt, wir können schöne Western mit Clint Eastwood sehen. Oh. Sven wieder da oder muss ich... Boah, ich möchte noch meine Lanze für das gute Internet in Deutschland brechen, ey. Boah. Yeah. Ja. Wie war das? Ne? Dritter Welt? Dritter Weltzustand. Dritter Weltnetz. Ja, Internetlandschaft Deutschland. Hm? Wann kann endlich der dritte Weltkrieg kommen, damit wir danach endlich vernünftiges Internet aufbauen können? Hard Reset, ey, es ist Freitag der 13., vielleicht sind alle zu Hause geblieben, weil das Freitag der 13. ist. Ich glaube, mein Rum war vergiftet. Würzen ihr Internet und machen deshalb unseres kaputt. Nein, war er nicht. Es war die Cola. Also, wir schauen für eine Handvoll Dollar von 1964. Geil. Dann möchte ich aber, dass jeder sich fürs nächste Mal, egal wie warm es ist, Lucky Poncho Punk anzieht. Und einfach jetzt für die vollkommene nächste Woche, ich weiß, Ansgar wird da das kleinste Problem mit haben. Marek übrigens auch nicht so sehr. Einfach überhaupt nicht rasieren. Gar nicht. Wenn wir das vierte Mal einen aus der Reihe würfeln, werden wir uns zurück in die Zukunft 2 oder 3 angucken. Da kommt die erste Andeutung vor. Weil du diese Regel aufgestellt hast. Einfach nur. Ja, deshalb gucken wir das, weil da kommt es vor, es gehört zusammen. Ja. Oder 3, wo es wird öfters nicht verwendet, wer weiß. Hey, Milchgesicht, wie ist dein Name? Eastwood, Clint Eastwood. Das heißt, wir schauen für eine Handvoll Dollar und beim nächsten Mal sitzen wir hier alle in unseren Western-Outfits. Oh, ein Zwerg. Sven, du musst dann mitmachen, obwohl du den Film eh nicht guckst. Weißt du, was witzig ist? Du kannst der besoffene... Ich glaube, ich bin einfach in der nächsten Episode nicht dabei. Mexikaner in der Ecke spielen, indem du dir einfach einen riesengroßen Sombrero kaufst, von dem du musst man einfach nur liegen. So oben sieht vor der Kamera. Das ist voll authentisch. Mach einfach einen Screenshot, wie du in der Badewanne sitzt mit so, irgendwie mit so einem Loch im Kopf oder so, und dann machst du einfach ein Standbild. Ich habe mich einfach mal für die Skype-Config gemutet, um beim Schnitt jetzt nochmal einfach mal klarzustellen. So, also nein, alle versuchen so Cowboy-mäßig wie möglich zum nächsten Mal auszusehen, wie sehen, was da rauskommt. Das war's dann für heute, oder? Nein, tun wir nicht. Wir werden schwitzen wie so. Okay. Ich denke, ja. Yep. Das machen wir sind durch. Oh. Blitzrunde. Oh. Oh. Also. Blitzrunde. Nein, da oben fangen wir an. Ansgar, wo finden wir Blitzrunde. Dich? Blitzrunde. Oh, Blitzrunde. Oh, shit. Was denn? Hitler. Aufhören oder einfach sinnlos weitermachen? Aufhören. Aufhören. Aufhören. Aufhören. Okay. Das ist richtig. Wir haben genug Outtakes. Man sollte immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Okay, da war ich vor einer Stunde raus. So, also. Ansgar, du, da oben. Ja. Wo findet man dich? Im Internet. Ungefragt. Okay. Krakel Comics oder Krakel Filme auf YouTube und ab und zu twitche ich auch Photoshop-Zeug. Ja, du hast gesagt, online reicht. So. Du hast mehr Werbung möchten wir gar nicht machen. Ich habe keine besondere Online-Präsenz. So, gehen wir rum. Also mich findet man unter anderem bei knackpunkt.net. Mich findet man aber auch auf YouTube unter mister.zockerschock. Nicht Zuckerschock, Zockerschock. Aber bei Mrs. Zuckerschock könnt ihr natürlich auch mal reingucken. Geile Kuchen. Und bei mir nur so Let's Play-Kram und so voll der geile Channel. Aber das ist gar nicht mehr so lustig. Aber ja, gegen Kuchen verlierst du einfach. This time the cake is real. Wenn's Cake. Wenn es Let's Plays mit Glasur gäbe, würden wir sie auffressen, glaube ich. Das ist die Idee. Und Sven und mich, ihr findet ja bei Knackpunkt Gaming, Knackpunkt Zoo, Knackpunkt Net. Originaler Titel übrigens des Channels, Knackpunkt Zoo. So, alles Mögliche. Nee, wie Agario oder Slidario oder so, wir sind Knackpunkt.io. Knackpunkt.io. Knackpunkt.io. Knackpunkt.io. Wollen wir noch das mit den Tauben erwähnen, was wir gerade machen? Nein. Oder soll das geheim bleiben? Ja. Den nämlich ab dem kommenden Montag findet man jetzt nämlich ein kleines Let's Play auf Normalknackpunkt, weil ja der da nichts damit zu tun hat. Mit uns dreien, wo mit schönen, verstellten Stimmen einfach bloß mal etwas Gefiedertes spielen. Wir versuchen es zumindest. Also, es ist doch scheißegal, ihr spielt Hatteful Boyfriend schon seit knapp einer Woche mittlerweile. Nein, wir spielen es erst auf YouTube ab Montag. Achso, ja, seit ungefähr einer Woche. Ich meine, das dauert ja ein bisschen, bis diese Folge. Halt die Fresse, jeder weiß das, dass das eine Woche dauert, bis das online geht. Keiner weiß das, weil keiner den Knackpunkt guckt, außer ihm. Die Hatteful Boyfriend-Folgen, die nehmen wir am Stück auf, Leute. Die Illusion ist nicht, dass wir uns einmal die Woche treffen, um für 15 Minuten Bullshit aufzunehmen. Nur 15 Minuten? Warum ist das nicht länger? Warum kann ich nicht mehr liken? Warum kommen... Egal. Sonst noch, wenn ich ihn genug genötigt habe, haben wir auch schon ein Gewinnspiel am Laufen. Also schaltet ein. Joint uns, folgt uns auf. Ganz viel. Katsching. Und für genau. Den Rest und so. Bringt uns all den YouTube Money. Alles, was zu allerdings. Gewinnen gibt's einmal 10 Bomben und ein Young. Wir verlosen 10 Einzelne. Jahresaufenthalt in Guantanamo Bay. Schön. Das goldene so, Wörter. Ciao, ich muss pissen. Ciao. Oh, das ist 3, 2, 1.